wir noch Kleinche haben, da wär die Welt so groß. Wir sollten aber Steinche haben, wüssten wir aber so. An Heben sei die stille Mond, wie singen wir Heilig und schnacken war der Himmel hoch und was des Sod wohl geht. Weißen aber still, dat wär je han, nur kein Blatt am Baum. So ist dat nun nie mehr je han, als höchstens noch in der Raum. Weißt du, wenn dort der Schäfer-Song allein in die Wiede fällt, nie war ich an, da der Wendung die einzige auf der Welt. Schummertiet, nur wart mich so zum Mut. Denn lebt mit langster Rüchsehid, als damals bieden sollt. Denn reich mich so hastig um, als wär ich nicht allein. Doch alles, was ich finde, han, dat is ich starb und wein. Denn reich mich so hastig um, als wär ich nicht allein. Doch alles, was ich finde, han, dat is ich starb.